30 Minuten Nonstop Marabu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt auf Radio Marabu. Jahren gibt es ein neues Album von The Psychedelic Furs. Sie sind tatsächlich zurück. Unglaublich. Regelmäßig am Start Falkenberg zum aktuellen Album im leisen Verschwinden der Landschaft im Interview auf Radio Marabu. Es geht gleich weiter. Zuvor ein Gruß an seine Heimatstadt, zumindest an die Babys seiner Heimatstadt. H&M Baby aus Halle. Ich saß allein am Tisch in einem Café. Ich dachte, warum nicht, und redete Schnee. Völlig weich gekriegt, dachte mir, alles läuft, sie für mich. Alles an ihr war, wie es nicht besser sein kann. Frech lacht in ein paar Sommersprossen mich an. Sie und sagt, komm ganz schnell zu mir. Beim nächsten Mal lässt sie mich nur bis zur Tür. Teuflisches Weib, was hast du mit mir vor? Du weißt doch, ich hab längst schon verloren. Baby aus Halle, du machst mich alle, du mit deinen Sommersprossen. Baby, ich fliehe auf weiche Knie, du hast mich voll angeschossen. Aus Halle, H&N und aus Halle, Falkenberg auf Radio Marabu. Schwierige Zeiten, das Coronavirus tobt, Polen und Tschechien haben ihre Grenzen zugemacht. Was bedeutet das für Pilsner Urquell, aber auch für unseren Kollegen Bernd Brecht, der im März mit Axel Prahl eine kleine Rolle in einem Film zu drehen hatte. Ich hoffe, das klappt alles und drücke ihm fest die Daumen. Wir hören Bernd gleich, unseren Kollegen von der Broken Art mit Jednechto Serca von Czeslaw Niemen und davor die Prag Silver Strings mit Saratowskaja, das ist russische Folklore. Danach geht's weiter mit Falkenberg. Radio Marabu. Takmavo, Takmavo. Ich krieg Sensa. Check me. Maya. Mi vas satavo. Ah, viva, viva. Shake and pomot. Check with me. Radio Marabu sprechen wir über das neue Album von Falkenberg. Wir sind bei der zweiten Runde. Was treibt dich immer noch an zu neuen Alben? Es gibt mittlerweile nach meiner jahrzehntelangen Interviewerfahrung ein paar Sachen, die ich nicht mehr hören kann. Was treibt dich an? Gut. Es gibt diese ganzen Plattitüden. Ich weiß, dass man sowas immer fragt, weil das natürlich irgendwie den Einstieg ins Gespräch leichter macht und so. Und das ist, hat auch nichts mit Einfallslosigkeit zu tun. Das ist einfach so eine Sache, die sich so eingeschliffen hat. Aber ich habe, was treibt dich an, habe ich schon so oft gehört. Vor allen Dingen lese ich das ständig auch überall und so. Das ist so wie Gänsehaut pur, da kriege ich Kotzen. Das ist der Einstieg in die zweite Runde. Gänsehaut pur kann ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr sehen. Also alles, was mit Gänsehaut pur beschrieben wird, ist in meiner Welt schlecht. Ja, da gehe ich mit. Bei dem Album ist es natürlich was anderes, weil, und da wäre jetzt die nächste Frage, die Medienunterstützung für deine Werke hält sich an Grenzen. Da machst du dir sicherlich auch nichts vor. Und trotzdem machst du dir aber die Mühe, immer wieder ein komplettes Kunstwerk herauszugeben. Man könnte ja jetzt auch sagen, mehr oder weniger, ich mache nur ein, zwei Tracks und spiele den Rest dann Evergreens oder sowas. Ja, ja. Aber du hast den Anspruch, auch immer wieder mit etwas Neuem, wirklich Künstlerischen rauszugehen. Ja, aber das mache ich ja nicht für die Medien, für die Medien. Sowieso nicht, aber fürs Publikum natürlich. Genau. Das mache ich für das Publikum und das erwartet das Publikum auch von mir. Das Medien wenig unterstützen, wo siehst du dafür die Hauptverantwortlichen? Na, ich bin schon mal einer der Hauptverantwortlichen, weil ich natürlich Musik mache, für die es überhaupt kein Radio mehr gibt. Dafür wäre aber auch jemand verantwortlich. Ja, aber es gibt halt kein Radio mehr, was solche Musik spielt. Das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft meine Kollegen weltweit. Also hat nichts mit, ich bin deutscher Künstler oder ich bin ostdeutscher Künstler oder so zu tun. Es ist einfach so, es gibt dafür kein Radio mehr. Wobei ich das nicht ganz unterschreiben würde. Es gibt in Skandinavien tatsächlich auch noch öffentlich-rechtliche Sender, die nach öffentlich-rechtlichen Sendern klingen. Es gibt in Polen Radio Trojka, die sehr, sehr, sehr, die von mir sehr viel gehört werden, obwohl ich da nur die Hälfte verstehe, wenn ich übertreibe, angebe. Aber das ist schon noch ein Musikradio, wo auch Künstler, die so klingen wie du, durchaus vorgestellt werden. Jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt mit den Texten ist. Wie gesagt, das verstehe ich ja nicht. Aber in Deutschland haben wir uns natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Bereich ein bisschen ergeben, so eine amerikanischen Radioprogrammierung. Also dass man wirklich nur noch bestgetestete Lieder spielt, bis in die Abendprogramme hinein, also auch nur noch ganz geringe Playlisten. Und da ist natürlich wirklich keine Chance mehr reinzukommen. Nee, das ist, ich meine, das teilt sich, im Prinzip teilt sich das. Also zum Beispiel den Privaten mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil das ist eine andere Verabredung. Ich auch nicht, die verdienen Geld. Richtig, so, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen teilt sich das so. Also entweder ist es Schlager oder völlig sinnfreie Jugendmusik. Ja. Die mit wichtiger musikalischer Früherziehung wirklich nichts zu tun haben. Und dann gibt es ja noch dieses seltsame Kulturradio, das letztendlich im Prinzip eigentlich mehr oder weniger so ein schöner Wohnsoundtrack geworden ist. Schlimm, ganz schlimm, ja. Den kritisiere ich auch sehr scharf, ja. Das ist völlig verrückt. Also auch was die an Klassik spielen, ist so Mainstream. Also das ist, da sagt sich jeder Klassiker, das fasst jeder Klassiker, der das spielen müsste, der fasst es wirklich nur mit spitzen Fingern an. Sowas wird dann gespielt, zum schöner Wohnen, zum Bildungsbürger-Ambiente, so, dass sich alle ein bisschen wohlfühlen und dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie jetzt was Besonderes sind, so ein bisschen so schnöselig, elitär irgendwie. So. Und es ist eine Musik, die passt auch ein bisschen dazu für Leute, die sich zweimal im Jahrzehnt die Wohnung neu einrichten. Richtig. Wo man wie beim Thema von vorhin wäre. Genau, und ich sag mal, politische Kunst findet zum Beispiel dort gar nicht statt. Also ich würde sie eigentlich, wenn überhaupt irgendwo verorten, dann natürlich im Kulturradio, im sogenannten, aber politische Kunst findet dort nicht statt, also überhaupt nicht. Und natürlich beeinflusst das natürlich auch die Leute, also ich bin zum Beispiel immer ein Kritiker vom MDR, ich habe keine Probleme, wenn zweimal im Monat eine Schlagersendung läuft, also das könnte ich dann sogar auch ertragen, ne? Also das wäre machbar, wenn eben die Wochen dazwischen auch andere Musik vorgestellt würde mit derselben Effizienz, aber das findet ja überhaupt nicht statt und dadurch stirbt ja da auch eine ganze Kulturform im Grunde genommen ab. Ja, richtig. Gut, dann spielen wir noch einen Titel von einer absterbenden Kulturform wahrscheinlich. Wir spielen jetzt mal Masken werden Gesichter. Vergessene Menschen rasen vorbei. Ihre Schatten berühren mein Gesicht. Die Sonne strahlt aus meinen Augen. In meinem Kopf ist wieder Licht. Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, wenn man sie lang genug trägt. Ich bin ich, unzerstörbar. Ich kann nur sein, was ich begann. Es ist nicht unvorstellbar, dass ich wieder fühlen kann. Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, wenn man sie lang genug trägt. Ich hab versucht zu lieben und hab immer wieder versagt. Ich hab versucht zu hassen und hab mich nur selbst verjagt. Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, Masken werden Gesichter, wenn man sie lang genug trägt. Falkenberg zu Gast auf Radio Marabu. In jedem Interview gibt es ja eine kleine Erinnerung und heute an dein zweites Album. Ich habe es kürzlich übrigens erstmals als Vinyl verkauft und auch gekauft, nicht verkauft, gekauft. Übrigens für 1 Euro, ich sag's dazu. Aber auch zum Signieren mitgebracht, das wirst du doch tun. Ja klar, natürlich. Das kommt dann bei uns an die Wand unter Glas. Mit diesem Album hast du 1990 Konzerte in Syrien und Jordanien gegeben. Und daran möchte ich dich jetzt erinnern, in dieser kleinen Runde. Erinnerungen an Syrien und Jordanien. Naja, es gab im Prinzip die Konzerte, die ich da gegeben habe, das war so ein Querschnitt von dem, was es dann bis dahin gab. Also zum Beispiel auch Songs von Delta Dreams, aber eben auch Sachen vom ersten Soloalbum, vom zweiten Soloalbum, die dann aber, englischsprachig gesungen habe. Also gab es ja damals auch schon Vorproduktion, ne? Ja, Dein Herz gab es ja auf Englisch. Just Feel Your Heart und One Long Night und so, also Eine Nacht und ja, und das war in Syrien, das war ja. Dann, wie wurden die Konzerte dort denn angenommen? Na, sehr gut, also ich habe selber gestaunt. Also ich meine, ich war live im syrischen Fernsehen. Ich wollte dich nämlich gerade das fragen. Das ist alles nicht ohne Grund. Es gab ja einen Austausch zwischen syrischen Fernsehen und auch dem DDR-Fernsehen. Wie weit haben die denn eigentlich von deiner Musik gekannt? Oder haben die schon was von deiner Musik gekannt? Liefen da vielleicht Videoclips von dein Herz oder so? Gar nicht. Nee, das war also für die völlig neu. Also ich war ja in Syrien und Jordanien und in Syrien, weder in Syrien noch Jordanien kannte man mich. Und aber es war einfach so, dass die Musik, also speziell was sehr gut ankam, waren zum Beispiel diese Delta Dreams Sachen. Ja, die waren ja tanzbar. Ja, das war völlig. Peking, genau. Da gibt's also wirklich, ich irgendwo schwirrt bei mir noch eine VHS rum von diesem Fernsehkonzert, also das war kein Konzert, das war quasi, also Konzert nicht in dem Sinne, dass ich da was gespielt habe, sondern ich habe quasi wie die meisten Acts heute irgendwie quasi so eine Art Halbplayback gehabt und hab dann live gesungen und da waren halt die Leute haben da vor der Bühne getanzt und so, das war schon völlig verrückt so ein bisschen. Das ist klasse. Was hast du vom Land gesehen? Damaskus, Aleppo zum Beispiel? Alles. Ich habe alles gesehen. Also ich war in Syrien, war ich überall, an allen Orten, die wir heute sehr negativ belastet durch den Krieg natürlich kennen. Also ob das Aleppo war, ob das Palmyra war, ob das Homs zum Beispiel, ich war in Homs, natürlich Damaskus und so. Und also ich hatte wirklich das große Glück, dass ich Syrien zu einer Zeit kennengelernt habe, als das, wo ich auch so gedacht habe, was für ein schönes Reiseland. Ja. So, also wo auch völlig verrückte Sachen passiert sind. Wir haben dann einen Typen getroffen, der ist mit so einem riesigen Motorhome, ein Ami irgendwie, der kam aus Chicago, der ist mit seiner Familie da rumgefahren. Völlig unbehelligt, völlig entspannt, das ging, das war überhaupt kein Problem. Und wir haben auch viele andere Leute, Briten und keine Ahnung, dort getroffen zu der Zeit. Und das ging alles irgendwie und natürlich war jetzt damals, Anfang der 90er Jahre, jetzt Syrien jetzt nicht unbedingt das Vorzeigeland einer Demokratie, aber es war eben auch keine besonders regressive Diktatur. Also jedenfalls hat man das so nicht gemerkt. Es gab Situationen, also wir haben dann auch mit Leuten gesprochen, die dann, ich sag mal so, eher Oppositionelle waren in Syrien. Die haben zum Beispiel erzählt, dass es schon Situationen gab, wo Studenten zum Beispiel nach Studentenunruhen, die 2 Jahre davor waren, also Ende der 80er, dass sie da verschwunden sind und so weiter und so fort. Aber man hatte das Gefühl Anfang der 90er Jahre, dass also so im generellen Umbruch, in der sich ja die Welt nach dem Kalten Krieg befand, dass Syrien sich im Prinzip Anfang der 90er Jahre im Prinzip eigentlich auch in Richtung Demokratie und Öffnung bewegt hat. Also jedenfalls war das mein Eindruck. Es kann natürlich sein, dass ich das bloß nicht geschnallt habe, dass es völlig anders war, aber mein Eindruck war das, also auch nach den Gesprächen mit Leuten von dort. Ein enger Partner und Freund hier auf Radio Marabu, ein Kollege von mir, Frank Göbel, der hat während seines Journalismusstudiums in Leipzig mit einem Libanesen zusammen studiert. Die haben ja viele auch in der DDR studiert und der kann ihn, deswegen konnte er ihn häufig besuchen, der arbeitet in der Botschaft und der sagt im Grunde genommen genauso dasselbe, hat das Land auch bereist. Dadurch habe ich viel auch mit ihm gesprochen und ich kenne einen Bildband, den ich bei dieser Geschichte immer gerne erwähne. Das ist ein ganz normaler Mainstream-Bildband. Und da steht zum Beispiel drin, dass es ein Vielvölkerstaat ist, in dem man sich kaum vorstellen kann, dass dort die Menschen aufeinander losgehen. Und das war 2 Jahre vor diesem verheerenden Krieg. Du hast es angedeutet, der dir mit Sicherheit auch an die Nieren gegangen ist. Wenn man die in dem Bildband siehst du Aleppo, die Gaststätten, siehst du diese Basare, ne? Ein wunderbares, modernes Land mit an sich fröhlichen, etwas dicklichen Menschen. Also das ist wahrscheinlich der Anteil der Nuss im Essen. Aber glückliche, einfache Menschen. Und davon ist ja nun jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel geblieben, wenn man die Bilder der Zerstörungswut sieht. Wir wollen jetzt ein Stück aus der Zeit hören, vom 2. Album, Zigeuner aus Zeit. Auf Zeit. Lass uns mal was spielen, was nicht so oft... So dachte ich es mir. Ja, zum Beispiel, was ich ganz schön fand, war Utopia. Utopia war die B-Seite von meiner ersten gesamtdeutschen Single. Deshalb passt das ganz gut in die Zeit, weil die ist ja genau zu der Zeit auch erschienen. Da war die A-Seite war Dein Herz und die B-Seite war Utopia. So soll es sein. Utopia. Lasst euch nicht mehr daran glauben. Utopia, der Klassiker in diesem Interview aus dem Album Zigeuner auf Zeit Falkenberg zu Gast. Sorgen bereitete uns in den letzten Jahren deine Gesundheit. Wie geht's dir? Mir geht's also wirklich sehr gut. Es gab jetzt noch mal eine kurze Irritation vom Release-Konzert. Ich konnte auf einmal den wichtigsten Finger, den man in Zeiten der AfD braucht. Ich verstehe, ja. Den konnte ich auf einmal nicht mehr bewegen und habe wieder was Neues gelernt über den Körper. Aha. Und ja, das war letztendlich mit einer Spritze war das erledigt und ich hatte natürlich irgendwie Angst, das geht nicht mehr hier und so. Nee, aber es war alles, ist alles wieder gut. Es wurde einmal richtig zielgerichtet die Spritze und jetzt ist wieder alles gut. Und ich meine, ich hab seit dem Unfall 2017 doch einiges extrem geändert. Also es gibt kein Alkohol mehr in meinem Leben, ich rauche nicht mehr. Also ganz selten gibt es mal Kaffee, also so Kaffee mit Koffein. Dann Fleisch ist völlig weg. Ich sehe dich noch Döner essen vor ein paar Jahren. Richtig, aber es gibt kein Fleisch mehr. Also es ist auch, Pescarier bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich hab mir das alles nicht vorgenommen, das ist einfach passiert. Mhm. Es ist einfach so passiert und ich habe erst das weggelassen, dann das weggelassen und hab gemerkt, ich fühle mich wohler, ich fühle mich besser. Für mich war ja ganz wichtig, dass diese Panikattacken, die ja aufgrund dieses Unfalls so sich dann so manifestiert haben also das war ja dann immer so ein Kreislauf, Panikattacke, Depression, Panikattacke, so also Depression, dass ich das irgendwie in den Griff kriege und es gibt ja keine allgemeingültigen Rezepte, aber Fakt ist der, dass durch die Umstellung dessen und natürlich auch dadurch natürlich auch wieder viel mehr Bewegung und so, also was weiß ich, so 10 Kilometer Spaziergänge und sowas, ich habe halt keine wirklichen Panikattacken mehr und dadurch eben auch keine Depressionen mehr. Und das, was jetzt der Punkt ist, warum das jetzt so ist, welche Essenz, die da jetzt nicht mehr am Start ist, dafür verantwortlich war, keine Ahnung, interessiert mich letztendlich auch nicht. Also ich weiß bloß, dass, also für mich zählt nur das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass aufgrund dessen, dass ich mein Leben quasi immer umgekrempelt habe, ich einfach viel weniger dieser Probleme habe. Hast du das von heute auf morgen gemacht? Ist dir das leicht gefallen auch? Oder wenn du da manchmal vorm Steak sitzt? Nee, das Krasse ist ja, dass wenn du solche einschneidenden Sachen weglässt, also wenn, ja. Wenn du, ich meine, ich habe fast mein ganzes Leben lang geraucht, ne? Zum Beispiel. Ja, ich habe nie nicht eine Zigarette geraucht, aber meine Freundin hat geraucht, ja. Wisst Bescheid. Und ich meine, dann ist das so, wenn du das dann weglässt und dich aber schon 2 Tage danach viel besser fühlst. Ich meine, ich habe ja schon oft damit aufzuhören mit Rauchen und so und habe das aber immer nicht geschafft und so. Aber es ist einfach wirklich so, diesmal war es so, dass ich das erste Mal wirklich so nach 1-2 Tagen gemerkt habe, dass mein gesamtes Befinden viel besser wird und so. Und was weiß ich, auch mit dieser Fleischesserei, ich meine, da gibt's ja mehrere Gründe, warum ich jetzt kein Fleisch mehr esse und so. Und also das eine ist natürlich, dass ich mich viel wohler fühle. Das andere ist, dass natürlich Fleisch zu essen einfach, ich sag mal, nicht wirklich gut ist, also so wie Fleisch produziert wird. Und auch, wenn dann so Leute in meinem Freundeskreis sagen, ja, wir kaufen unser Fleisch nur beim Bio-Fleischer und so. Letztendlich, weißt du, es ist auch nicht viel anders, ja. Es ist nicht viel anders. Und ich meine, wenn man was tun kann, dass das hier irgendwie alles in eine bessere Richtung geht, und dann sollte man das machen. Fakt ist der, ich fühle mich besser ohne Fleisch. Das habe ich mir nicht eingeredet, weil ich wollte kein Vegetarier werden. Ich hab das irgendwie ganz soft erstmal weggelassen. Also, weißt du, ich habe dann so gesagt, ach komm, einmal die Woche reicht und so, ne? Und dann war es nur einmal im Monat und dann war es überhaupt nicht mehr. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich viel besser fühle dabei. Und wenn der angenehme Nebeneffekt jetzt für die anderen Leute jetzt der ist, dass man ja dabei noch was tut, um diese Welt besser zu machen, ja, dann kann man es doch weglassen. Also ich habe das nicht zum ersten Mal gehört. Also das lässt auf jeden Fall, selbst noch nicht so weit, aber das kommt vielleicht in den nächsten Jahren auch. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, was wegzulassen, als zu viel einzunehmen. Definitiv. Also ich meine, letztendlich kann jeder sich selber, es gibt genug Literatur, also ernstzunehmende Literatur über Ernährung, wie unser Körper auf was reagiert und so. Und ich meine, eigentlich wird eben dann schon von ganz alleine klar, dass vieles von dem, was wir so zu uns nehmen, was wir so konsumieren, im Prinzip eigentlich gar nicht gut sein kann für uns. Auch alleine die Herstellung, auch die hochindustrialisierte oder auch Fertiggerichte oder sowas, also das gibt es bei mir natürlich auch nicht. Also das ist das absolute Tabu. Naja, ich meine das Gesamtpaket. Also ja. Ich meine, das, was wir uns angewöhnt haben zu konsumieren, ob das jetzt Lebensmittel sind, ob das jetzt Klamotten sind, ob das Konsumartikel sind oder sonst was. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn Leute sich zum Beispiel ein iPhone kaufen oder so. Aber man muss doch nicht immer das Neueste haben. Man muss doch nicht, wisst ihr, jedes Jahr. Man muss doch nicht. Die Dinger halten lange genug. Ich meine, wenn man die normal so dann benutzt, dann halten die auch ein paar Jahre. Weißt du, dass ich erst vor 2 Jahren vom Röhrenfernseher umgestiegen bin? Ich hatte einfach noch einen stehen, der stand da noch. Irgendwann war es dann nun mal so weit, dass man jetzt, aber es war auch ein 200-Euro-Fernseher und der soll mal gucken, wie lange er hält. Sicherlich nicht so lange wie der Röhrenfernseher. Idee habe ich noch, wenn mal wieder mit dem Finger was ist. Ich habe heute so einen britischen Komiker auf meinem T-Shirt, Sidney James, der macht die englische Variante mit den 2 Fingern. Das geht auch. Wir spielen das auch ein Stückchen vom Album. Was wollen wir hören? Vollmond, Federn und Sand. Der Wind in meinen Haaren fühlt sich überall zu Hause. Der Horizont ist keine Wand. Ich schlafe unter der Vollmonddecke. Auf einem Kissen aus Federn und Sand. Vollmond, Federn und Sand. Das Leben zieht Kreise, die den Menschen verschlingen. Die Käfige sind voll mit freiwilligem Leben. Da ist kein Platz zum Überleben in der Straßenmitte. Ich kenne all die Regeln, doch die Regeln kenn mich nicht. Ich bin so hoch überm Sturm geflogen, doch im Regen trocknen die Flügel nicht. Der Wind in meinen Haaren fühlt sich überall zu Hause. Der Horizont ist keine Wand. Ich schlafe unter der Vollmonddecke auf einem Kissen aus Federn und Sand. Vollmond, Federn und Sand. Ich finde in mir immer wieder neue Straßen. Träume sind noch nie die Antwort gewesen. Hör ich die Bäume mit den Toten singen. Ich erheb mein leeres Glas auf das Weniger im Meer. Ich bin so hoch überm Sturm geflogen, doch im Regen trocknen die Flügel nicht. Der Wind in meinen Haaren fühlt sich überall zu Hause. Der Horizont ist keine Wand. Ich schlafe unter der Vollmonddecke auf einem Kissen aus Federn und Sand. Vollmond, Federn und Sand. Ich bin so hoch überm Sturm geflogen, doch im Regen trocknen die Flügel nicht. Der Wind in meinen Haaren fühlt sich überall zu Hause. Der Horizont ist keine Wand. Ich schlafe unter der Vollmonddecke auf einem Kissen aus Federn und Sand. Vollmond, Federn und Sand. Altenberg zu Gast auf Radio Marabu. Wir kommen in die letzte Runde 2019. Gerade noch, das wollte ich unbedingt noch fragen zu dem, was wir gerade besprochen haben. Hältst du durch? Ich frage bei den nächsten 15 Interviews zu den nächsten 15 Platten immer wieder nach mit dem Fleisch, mit dem Bier, mit den Zigaretten. Also es gibt im Moment keinen Grund. Ich frage auf jeden Fall immer nach. Zum Beispiel mit dem Rauchen, das war auch noch nie so. Wie gesagt, ich habe ja schon oft versucht aufhören zu rauchen. Es gab zum Beispiel diesmal kein dieses sogenannte Rauchverlangen in irgendwelchen Situationen, hatte ich einfach keinen Bock. Weil der Leidensdruck offensichtlich so groß war, dann macht man das einfach dann nicht mehr. Von einigen Interviews weiß ich, was du für Sachen magst. Zum Beispiel magst du Tarantino? Ja. Neuen Film schon gesehen? Nee, leider noch nicht. Aber ist geil, wir haben ihn gesehen, ja. Ist geil. Ist wirklich gut, man denkt ja, die Kritiken sind nicht mehr so gut wie früher, aber er hat mir sehr gut gefallen, er ist sehr entspannt. Wir haben gestern Abend übrigens auf DVD Jackie Brown gesehen. Meine Freundin kennt noch nicht so viel von ihm, aber den finde ich zum Beispiel sehr sinnlich, auch von der Soul-Musik. So viel hat er jetzt noch nicht gemacht. Also ich meine, das ist jetzt 8 Filme oder so. Ich meine, der 9. ist es jetzt, genau. Der 9., ja. Also wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du dich jetzt zum Beispiel durch das Marvel-Universum kämpfst, das sind 22 Filme. Das ist dann schon winterfüllend. Ja, so, das habe ich zum Beispiel diesen Winter vor. Also, dass ich mir nochmal so wirklich in der Chronologie diese ganzen, weil ich stehe ja schon immer so auf dieses ganze Comic-Zeug und als die dann angefangen haben, dieses ganze Marvel-Zeug auch und die DC. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Kennst du das? Nee? Nee, überhaupt nicht. Viele Leute finden das auch völlig idiotisch und kindisch, aber ich finde das einfach gut, weil es hat immer eine gute Botschaft. Und die Marvel-Filme sind halt im Gegensatz zu den DC-Comics, also es gibt ja die beiden großen, also Marvel-Comics und DC-Comics. Also DC-Comics ist zum Beispiel Batman. Aha. Und Marvel-Comics ist zum Beispiel Iron Man zum Beispiel. So. Ah, ja, da habe ich bislang immer einen großen Bogen drum gemacht, wobei ich jetzt gelesen habe, zu dieser Batman-Geschichte gibt es ja jetzt diesen Film über den Joker, der sehr gut sein soll. Genau, mit Joaquin Phoenix. Genau, so ist es. Musik, Neil Young. Ich habe eine neue Platte schon gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Ich höre im Moment ganz komische Musik, weil ich höre im Moment ganz wenig Musik mit Singen. Aha, aber wenn du sie hören willst, dann empfehle ich die neue Ausgabe von Peter Anthony, Q-Burn auf Radio Marabu, ist heute online gestellt und in der zweiten Stunde läuft die neue Single von Neil Young. Wie informierst du dich über Kultur? Die kommt zu mir. Also es gibt das Web, also hat ja doch noch Vorteile und das ist einer davon. Also man muss nur mit den richtigen Leuten verlinkt sein. Also die Blase muss stimmen. Ja. Dann ist alles gut, dann ist das Leben schön. So passt's. Du hast eine aktuelle Band, mit der du unterwegs bist. Das wird auch ziemlich laut. Erzähl mal was. Da ist der Kollege dabei, der Herr Michme, der mit Next November auch mal, nicht mit ihm, hast aber auch einiges gemacht. Aber wer ist in der Band? Also eine aktuelle, junge, frische Band? Nee, die ist nicht aktuell. Also jung und frisch sind die, aber aktuell. Also das ist nicht neu. Also die Band in der Besetzung gibt's schon ein paar Jahre. Wer also schon sehr lange dabei ist Friede Henser an den Drums und Sascha Aus an der Gitarre und Tom Vogel am Bass. Also wir sind ja so die typische Rock'n'Roll, fette Punk-Vierer-Besetzung. Also nur, dass ich eben ab und zu noch ein bisschen Klavier spiele. Das wird allerdings bei den Bandkonzerten immer weniger. Also das ist schon, und das kracht schon tierisch. Also das ist, Ja, das ist... Müssen wir irgendwann mal auch mal machen. Ja, müssen wir mal. Das, wie gesagt, was gibt's für Pläne jetzt aktuell? Hast du schon neue Lieder im Kopf? Kreist da schon so der erste, zweite, dritte Song für das nächste Album schon eine Grundidee? Ja, klar. Also ich meine, nach dem Album ist vor dem Album, das ist schon mal klar. Aber ich habe jetzt, verfolge gerade eine ganz andere Idee, dazu gehört, dass ich gerade mich mit meinem ganzen Backkatalog mal auseinandersetze. Und ich... glaube, ich will mal jetzt nicht so ein Best-of machen oder so für nächstes Jahr, sondern ich möchte mal Songs dieser, ich sag mal, 16 Studioalben. Da möchte ich mal gucken, was es da so an interessanten Songs gibt, also die ich vielleicht auch ja nicht live gespielt habe oder die ich live spiele, und ob ich da einen neuen Zugang finde und auch mal wieder, weil das ist jetzt auch wieder ein sehr opulentes Album hier, mal wieder auch in eine kleinere Form gehe, also so wie ich das bei den Solokonzerten spiele. Aber das ist im Moment so eine Idee. Und dann gucke ich halt, was ich audiovisuell noch so in nächster Zeit mache. Also was jetzt zum Beispiel ein Video werden wird vom neuen Album. Dann ist ja Brot und Beton ist ja immer noch in der Pipeline. Das muss noch überarbeitet werden. Kommt dann auch noch als Nachzügler halt. Und ja, also es gibt ganz viel zu tun und dann ganz viel Urlaub machen vor allen Dingen. Das ist gut. Wohin? Na, immer Ostsee. Kannst auch fahren. Da kann ich auch fahren, da kann man auch mal zur Not mit dem Zug hinfahren und so. Das ist, ich habe auch überhaupt keinen Bock. Ich bin ja viele, viele Jahre in meinem Leben, habe ich Langstreckenflüge gemacht, Interkontinentalflüge. Ich habe auf sowas überhaupt keinen Bock mehr. Ich möchte irgendwo hin, wo es schön ist. An der Ostsee ist es schön, auch im Herbst und auch im Winter. Und dann fahre ich da hin und da ist es da schön und dann ist gut. Ja, das klingt gut. Und ich habe ja meine Freundin an der Ostsee, habe es dadurch auch praktisch. Also mein letzter Flug war Bulgarien, und als dann beim dritten Mal alle geschrien haben, dann habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu fliegen. Letzte Frage, was bereitet dir Sorgen? Wir treffen uns 2019 hier im Osten, ne, war? Was bereitet dir Sorgen, wenn du dich umschaust? Also mir bereiten natürlich Sachen wie Rechtsruck und ich sag mal, das Ignorieren des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels und so, das beunruhigt mich schon sehr. Aber was mich am meisten beunruhigt, ist, dass die Menschen immer weniger wirklich denken. Ja. Das Denken hört auf. Die Kommunikation hört auf. Die konstruktive Kommunikation wird immer weniger und immer unmöglicher. Und vor allen Dingen das Denken hört auf. Dieses selbstständige Denken. Und es ist sehr leicht, sich in den Social Networks in irgendeiner Blase zu produzieren und darum zu hassen. Aber das ist nicht die Lösung für die Probleme, die wir haben. Ich habe in meinem Archiv die zweite Ausgabe von 1199 von 1989, die wir damals sehr intensiv tatsächlich geglotzt haben. Das habe ich, sehe ich uns alle noch im Fernsehraum. Das war während des Studiums sitzen. Wir haben das auch völlig ernst genommen. Die ersten Folgen, das war ja auch Hardcore. Und in der zweiten Folge war der Herr Schnitzler zu Gast, Klett, und hat dort gesagt, im Prinzip bezogen auf die Leute, die damals das Land verlassen haben, also erst erstmal Dummköpfe, zweitens Mist, aber das dritte, was haben wir falsch gemacht? Jetzt haben wir nun fast wieder 30 Jahre rum. Erstmal, wie begehst du den 30. Jahrestag, und du hast gerade aufs Denken bezogen, aber fragen wir auch zu wenig, was falsch gelaufen ist? Was falsch gelaufen ist, ist ja klar. Das muss man nicht mehr fragen. Also was falsch gelaufen ist, also mit der Wiedervereinigung, das ist, da muss man nicht mehr nachfragen. Das Problem ist, was wir haben, ist, dass viele Sachen, von denen die falsch gemacht wurden, sind irreparabel, und die werden auch irreparabel bleiben. Und das ist ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr fragen, was wir falsch gemacht haben, sondern wir müssen uns jetzt fragen, alle zusammen, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Fehler, die gemacht wurden, zu irreparablen Schäden geführt haben. Das müssen wir uns fragen. Und ich sag mal, es ist einfach so, dass dieses Denken aufhört, ist einfach auch der, ich glaube, noch bei einer ganz banalen Sache geschuldet. Es ist einfach so, es ist zu viel von allem, was in die Köpfe da reinkommt. Das kannst du überhaupt nicht mehr verarbeiten. Und es ist natürlich auch so, dass die Menschen in ihrer Angst um ihre Existenz, um ihre Zukunft und so weiter und so fort, natürlich auch sich in die Ecke gedrängt fühlen, grundsätzlich. Und wenn man in der Ecke gedrängt ist, dann lässt es sich auch schwer denken. Das ist ein grundsätzliches psychologisches Problem, dass ja eigentlich im Prinzip völlig banal ist, aber es ist einfach so. Und man könnte jetzt leicht sagen, klar, die Parteien haben die Leute in die immer offenen Arme der Rechten getrieben. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Ich meine, es liegt doch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Man kann das nicht so wegschieben. Also eine Partei wie die AfD zu wählen, kann man eigentlich mit nichts entschuldigen. Und es ist ja so, es zieht sich ja durch alle gesellschaftlichen Schichten. Es gibt, was weiß ich, wir haben in Halle, haben wir an der Uni mit Sicherheit Professoren, die sehr, sehr, sehr mit dem, was die AfD da rausruft, bis zum rechten Flügel der AfD, sehr damit sympathisieren. Also das heißt, es geht bis in die Intelligenz das ist halt dieses rechte Gedankengut ist kein Ding mehr des Prekariats oder von irgendwelchen Blöden. Im Gegenteil, es ist so, dass ja mittlerweile die Intelligenz ja in Europa oder weltweit eigentlich genau dieses extrem konservative rechts bis rechtsextreme Denken ja verinnerlicht und das auch transportiert und das ja in die nächsten Generationen transportiert und uns damit natürlich irgendwie rein gesellschaftlich um 200 Jahre zurückschmeißt. Das finde ich auch, das nehme ich auch wahr, vor allem auch mit einer gewissen fast negativen Faszination, auch wenn man sich wirklich mit der AfD befasst, dass die ja zum Teil auch hochintelligente Leute durchaus ziehen, wo ich oft frage, auch wenn wir uns im Auto drüber unterhalten, warum finden die bei den anderen Parteien keinen Halt oder warum, also die intelligenten Leute, jetzt gar nicht mal die Leute, die es wählen, sondern die jetzt auch für die Partei dann vors Mikrofon gehen, was machen die, da sind wir wieder bei, was machen die, haben die anderen falsch gemacht, dass sie irgendwie für diese Leute ja überhaupt keinen Platz mehr geboten haben und dass diese Leute sich dann praktisch vor ein blaues Plakat dann stellen, was uns sicherlich, genauso wie verschiedene Religionsauswüchse, haben wir vorhin ja auch kurz angesprochen, tatsächlich um 200 Jahre zurückwerfen wird, ja, ohne Frage. Die etablierten Parteien, also haben, glaube ich, diese Ängste, die die AfD so bedient und diese ja teilweise auch konstruiert und ja schürt, nicht bedient. Es ist so, dass die Ängste, die Leute haben, sind einfach mittlerweile so manifest, dass die AfD hat das erkannt und arbeitet damit und die anderen Parteien haben sich vorrangig darum gekümmert, dass sie bei den Bundestagswahlen oder Landtagswahlen irgendwie ihren Machterhalt sichern und haben sich einfach nicht um die Leute gekümmert. Aber wie gesagt, das ist nicht die Entschuldigung. Also für mich ist das keine Entschuldigung dafür, eine rechtsextreme Partei wie die AfD zu wählen. Definitiv nicht. Jetzt wählen wir noch einen Titel aus deinem Album. In den Vororten meiner Gedanken. Danke, Falkenberg. Schönen Dank. Gestern hab ich einen Seher gesehen, der morgen gestorben ist. Ich weiß nicht, wie morgen funktioniert, wenn gestern heute frisst. In den Vororten meiner Gedanken wohnt die unbedeckte Schwere. In flüchtig zerdachten Momenten und jedes Stichwort fällt ins Leere. Jedes Stichwort fällt ins Leere. Ich bin gebunden an das Gewicht meiner Worte, die ich versucht hab zu sagen. Ich bin in Ketten geschmiedet an all die Orte, die ich verließ im Zirkuswagen. In den Vororten meiner Gedanken wohnt die unbedeckte Schwere. in flüchtig zerdachten Momenten. Und jedes Stichwort fällt ins Leere. Jedes Stichwort fällt ins Leere. Nur eine Narbe lass ich im Fallen am Himmel für immer zurück. Eine Nachricht an dich und deine Vasallen schickt mir keine Antwort ins Glück. In den Vororten meiner Gedanken wohnt die unbedeckte Schwere. In flüchtig zerdachten Momenten und jedes Stichwort fällt ins Leere. In den Vororten meiner Gedanken wohnt die unbedeckte Schwere. In flüchtig zerdachten Momenten und jedes Stichwort fällt ins Leere. Jedes Stichwort. Hattenberger Fadi Marabu, ich hoffe, du kannst es mir nachsehen, dass ich jetzt hier auf dein Lied rede. Ich bin aber überzeugt davon. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Künstlerin spielen, deren Treiben du auch verfolgst. Eine Freundin des Hauses aus der Schweiz, Sophie Hunger, mit Rote Beeten aus Arsen. Ich hoffe, es geht bald weiter mit Konzerten und Falkenberg. Wascht euch die Hände, kauft seine CDs, notfalls im Internet. Hier ist noch Sophie Hunger. Hallo, tschüss. Ich bin Sophie Hunger und ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Deutsche Frau, du bist ganz genau, wenn du deinen Käfig misst. Deutsche Frau, du bleibst dir treu, selbst wenn es deine Seele frisst. Deutsche Frau, ich werde blau, wenn du mir in die Augen siehst. Deutsche Frau, komm, gib dich auf, ich zeig dir was, was ewig ist. Du bist so schnell gerannt, hast alle abgehängt. Doch hältst du mich wie jemand, der ertrinkt. Ich hab die weißen Hemden von deinem Mann gesehen. Du hast ihn so verraten, lässt mich durch alle seine Zimmer gehen. Die Suppe, die du kochst, rote Beeten aus Arsen. Das Böse ist banal, niemals ein Versehen. Du bist so stolz marschiert, hast alles einkassiert. Doch hältst du mich wie jemand, der erfriert. Du tust mir weh. Du tust so weh. Nur für den Moment.